Barcelona Fun City Blues. Die Hitze kommt früh dieses Jahr, erst Mitte Juni und schon Temperaturen wie sonst im Hochsommer Juli und August. Ich schlendere quer durch die Innenstadt in Richtung Radio, Richtung Reina Amalia, Königin Amalia. Gehe in die Calle Tallers, in den Revolver-Plattenladen, einer der wenigen CD-Vinyl-Musikläden, die das große Analog-Musiksterben überlebt haben. Kaufe die neue CD von Van Morrison, Remembering Now. 14 neue Songs des Löwen von Belfast, des Meisters. Barcelona, Fun City Blues. Gefühle, die man nur einmal im Leben hat, heißt eines der Lieder von Van Morrison von seinem neuen Album Once in a Lifetime Feelings. Die Platanenbäume auf der Rambla werfen angenehme Schatten auf die heißen Gehwegplatten. Träge wälzt sich der Strom des internationalen Tourismuspublikums dahin, vorbei an Läden, Geschäften und Restaurants, die nur für sie da sind. Die wenigen Kioske haben hier und da noch Zeitungen ausliegen. Die Financial Crime Industrie und die internationalen Ölräuberstaaten jubeln. Israels Drecksarbeit bringt den ehemaligen BlackRock-Angestellten in Deutschland zum Entzücken. Barcelona, Fun City Blues. Die Regierung unter Pedro Sanchez steht kurz vor dem Sturz. Eine ungeheure Korruptionsaffäre ist ans Tageslicht gekommen. Recht und Ultrarechts scharrt mit den Hufen und wetzt die Messer. Und die Manager der Fun City haben einen neuen, alten Plan, um den Flughafen El Prat zu erweitern. Sie wollen Landepisten und Startbahnen immer hinein ins Naturschutzgebiet La Ricarda im Llobregat-Delta bauen. Ha. 3 Millionen Asiaten sollen eingeflogen werden zum Relaxing Shopping in Magic Barcelona. Ja. Bewohner können abhauen. Eine schlechte Welt. Die USA unter Trump haben soeben den Dritten Weltkrieg begonnen. Ihre Vasallenstaaten finden das korrekt. Deutschland will wieder das Töten lernen. Denn sie sagen, töten bedeutet Leben retten. Und Krieg gegen Russland führen bedeutet Frieden festigen. Und oben ist unten, grün ist blau und Rentner müssen härter arbeiten. Das ist der deutsche Zeitgeist. Barcelona, Fun City Blues, armes Europa, wie ein kopfloses Huhn in der Suppenküche der Geschichte. Und in der Haiti-Bar wird heftig diskutiert. Wer hat die Millionen für Nico Williams bezahlt, wo Barca doch 1,2 Milliarden Schulden hat, davon mehr als die Hälfte Steuerschulden? BlackRock, meint einer. Da sind wir wieder beim deutschen Kanzler. Barcelona, Fun City Blues. Eine heiße Brise rauscht durch die trockenen Palmenköpfe auf der Plaza. Willkommen im Land zwischen allen Fronten. Es begrüßt Sie, wie immer, im Niemandsland auf 91.4 FM Kontrabanda, an der Technik und am Mikrofon, Ihr Detlef Jeskatz. Sommer. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer. Krieg verwüstet und zerstört, habe ich, seit ich hören kann, nie wieder Krieg gehört. Ich hab meine Lektion so gut gelernt, hab von so nah den Krieg gesehen, dass auch das Kind begriff, was da geschah. Manch Ängste weiß ich, werd ich nie verlieren. Bilder nicht aus meinem Kopf radieren. Und Krieg ist ein Verbrechen, kein Krieg ist je gerecht. Und ihr, die in uns schönredet und das Gelübde brecht, euch fromme Beter hör ich nun eifrig die Trommel rühren, um andere Leute, Kinder, in eure Schlachten zu führen. Erinnert ihr euch? Ihr wolltet nie wieder Krieg. Die Waffen nieder. Es heißt, sie machen ihren Job, sie tun nur ihre Pflicht. Wie ihr es auch verharmlost, so täuscht ihr uns doch nicht. Der Job heißt Minen legen, die Pflicht heißt bombardieren. vernichten und verstümmeln, auslöschen und liquidieren. Heißt Brandschützen, Menschen zu Tode hetzen, die eigene Seele für immer verletzen. Manchmal seh ich unter dem großen Helm ein Kindsgesicht, aus dem blankes Entsetzen die schiere Verzweiflung spricht. Wenn es erschüttert sehen muss, für welch schändliche Tat, für welch schmutziges Verbrechen es sich hergegeben hat. Und ahnt, die Schuld wirst du nicht los, nie wieder. Nie wieder Krieg. Die Waffen nieder. Glaubst du in deinem gottverlassenen Loch im Wüstensand? Verteidigst du deine Kinder, dein Dorf oder dein Land? Glaubst du, wenn du mit deinen großen Hightech-Stiefeln kommst, das Land aus hellem Himmel zurück? Steinzeit bombst. Du könntest es befreien durch Blutvergießung, Frieden in die Herzen der Menschen schießen. Nein, wieder wirst du für eine schlechte Sache missbraucht, für Macht, für Stahl, damit der Rüstungsmotor faucht. Für diese große Kumpanei, die dich, wie's ihr gefällt, am Ende der Welt als lebende Zielscheibe hinstellt. Verwehr ihr den Gehorsam, sag nie wieder. Nie wieder Krieg. Die Waffen nieder. Klare, elegante, bei allem Zorn doch sanft klingende Worte des Liedermachers Reinhard May gegen den Krieg. Die Waffen nieder. Von seinem 2004 erschienenen Album Nanga Parbat. Eines der vielleicht politischsten CDs, die Reinhard May herausgebracht hat. Ein Lied heißt übrigens auch Alles okay in Guantanamo Bay, in dem er das Foltergefängnis der USA auf Kuba kritisiert. Reinhard May. Die Welt ist in Unruhe und auch die Stadt Barcelona ist emotional am Kochen. Wir steuern auf einen dritten Weltkrieg zu. Israel bombardiert, völkerrechtswidrig natürlich, Atomanlagen im Iran. Der Gazastreifen wird täglich bombardiert. Russland bombardiert in der Ukraine. Die Ukraine bombardieren russisches Kernland. Und wir befinden uns in aufwühlenden, gefährlichen Zeiten, wo die Atommächte mittlerweile aufeinander losgehen. Und ich befinde mich hier an diesem Samstagnachmittag bzw. frühen Abend. Es ist 7:15 am Abend auf der Via Laietana hier in Barcelona in einer großen Demo, in einer sehr großen Demo mit vielen, vielen tausend Leuten. Ich sehe hier Palästina-Fahnen, die Leute schreien, die Leute rufen, boykottiert Israel. Es sind hier junge Mädels in Palästina-Flaggen gehüllt. Der Laden von Carrefour wird gerade versperrt. Und man schreit, wie gesagt, boykottiert Israel. Andere bleiben aber am Wegesrand stehen und applaudieren. Und die ganze Demo ist wirklich sehr groß, die ist riesig, das muss man sagen. Wir befinden uns jetzt auf der Höhe der Polizeiwache. Die hat die spanische Flagge rausgehängt. Hier bleibt aber niemand stehen, wie sonst üblich in linken bzw. auch in katalanistischen Demos, um zu protestieren gegen die Foltermethoden während und nach der Franco-Zeit, die in diesem Kommissariat stattgefunden hatten. Nun gut, ich schaue mich ein bisschen um. Ich gehe hier in der Menge der Leute mit. Es sind wirklich sehr viele. Es werden Parolen auf Arabisch gerufen, die uns niemand übersetzt bzw. erklärt. Hier, doch jetzt, Free Free Palestine, Free Free Palestine. Das wäre natürlich in Deutschland schon längst verboten. Zu sehen ist so gut wie keine Polizei. Ein paar Polizeiautos nur am Anfang der Demo und ich tippe mal am fernen Ende. Wir sind schon an der Kathedrale und weiter und das Ende der Demo ist noch sehr weit. Oben auf der Plaza Urquinaona. Free Palestine ist die Losung. Parolen werden gerufen. Hier sind auch junge Leute von Open Arms mit Open Arms T-Shirts. Katalanisten, wie gesagt, die sind auch dabei. Dann ist da ein Schild, da sieht man den Davidstern in den israelischen Fahnen und da stand War Criminals not welcome, also Kriegsverbrecher nicht willkommen. Es geht weiter, mittlerweile ist es 20 nach 7 am Abend hier auf der Via Laietana an diesem 14. Juli, einem Samstag. Schwüles Wetter, die Demo steht jetzt. Sie ist wirklich riesig. Man sieht, das Ende der Demo ist immer noch hinten auf der Plaza Urquinaona. Es dürfen also gut 20.000 Menschen sein. Nach meinen Demo-erfahrenen Schätzungen auch sehr viel arabisches Publikum, sehr viele junge Leute, auch sehr viele normale Bürger und Bürgerinnen, aber insgesamt doch ein Demo-Publikum, das man sonst nicht immer auf Demos sieht. Dominant, wie gesagt, die Flaggen Palästinas. Das Ganze ist jetzt hier zum Stoppen gekommen auf dem Platz der Kathedrale. Da stand, eine Frau hat ein Plakat, da stand, ich übersetze mal, alle Geschichtsbücher verurteilen den Völkermord. Nur unsere Massenmedien rechtfertigen ihn. Natürlich interessante These, die da aufgestellt wird. Völkermord natürlich am palästinensischen Volk nach der Logik und der Maßgabe dieser Demo und der Demonstranten. Boykott Israel, rufen die Leute. Hinten raucht es, da qualmt es, da brennt irgendwas. Oben auf der Via Laietana. Radio Contrabanda FM, ¿por qué os manifestáis? Ein paar Stimmen aus der Demomenge. Ich frage, warum demonstriert ihr? Eine junge Frau antwortet, sie ist um die 20. Gegen die Besatzung Israels in Palästina. Wird es helfen? Sie sagt, ich glaube ja. Wenn das Volk demonstriert, ist das immer auf irgendeine Weise nützlich, um die Problematik sichtbar zu machen, damit die Leute nicht so apathisch bleiben, denn es ist ein weltweites Massaker. Diese beiden jungen Männer erklären, dass sie gegen das Massentöten protestieren und gegen das Unrecht. Da drüben, was passiert da? Brennt der Supermarkt? Ein junger Mann sagt mir, nein, ich glaube, sie wollen dort einfach nur Leuchtfackeln in den palästinensischen Farben anzünden. Dann ist da eine Gruppe von jungen Mädchen. Wir demonstrieren, sagt eine, weil seit vielen Jahren ein Völkermord in Palästina stattfindet. Deshalb gehen wir auf die Straße gegen den Genozidstaat Israel und alle globalen Unternehmen, die Israel unterstützen und damit den Genozid. Dagegen sind wir. Es sind so viele Kinder, Menschen, eine ganze Bevölkerung wird umgebracht. Y de todas las empresas que lo apoyan mundialmente, estaremos apoyando un genocidio. La muerte de muchísimas personas, el asesinato de muchísimas personas, criaturas, bueno, el exterminio de toda una población. Immer noch wälzt sich der Demozug hier die Via Laietana runter an diesem schwülwarmen Samstagabend in der gräflichen Hauptstadt Barcelona. viele junge Leute, viele ältere Leute auch. Sehr viele Palästina-Flaggen, hier ein paar katalanistische Independentista-Fahnen und sehr viele Leute, wie gesagt, sehr viele Protestierer. Die Stimmen, die ich eingeholt habe, sagen alle das Gleiche. Wir protestieren gegen den gerade stattfindenden Genozid. Wir protestieren gegen das Abschlachten von Menschen im Gazastreifen. Und es sind, wie gesagt, sehr viele und sehr unterschiedliche Leute, die hier marschieren und soweit das Auge reicht, immer noch Demonstranten oben an der Plaza Urquinaona. Das ist wirklich erstaunlich und bemerkenswert. Und ja, wie gesagt, Barcelona bildet da wohl, ich würde nicht sagen eine Ausnahme, aber doch eine herausragende Rolle in diesem Solidaritätsdemonstrationsfest, Festival, wenn man das überhaupt so nennen darf, wo die Leute massenhaft protestieren gegen das, was im Moment abgeht und gegen ja, das andauernde Bombardieren der Menschen im Gazastreifen und jetzt natürlich auch im Iran. Eine neue Front ist eröffnet worden und boykottiert Israel. Boykottiert Israel, Free Free Palestine. Wird nach wie vor gerufen, das sind die Parolen. Jetzt zum Ende der Demo. Immer noch Menschen, die die Straße runterkommen. Es ist mittlerweile kurz vor acht. Und der Strom der Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer reißt einfach nicht ab. Das ist erstaunlich, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob die Veranstalter mit so einer riesigen Beteiligung gerechnet haben, aber so ist es. Die Leute sind sehr sensibilisiert gegen das, was sie täglich auf dem Bildschirm geliefert bekommen. Man denkt unwillkürlich an den Vietnamkrieg. Da wurde jeden Abend zur Hauptsendezeit der Ausrottungsfeldzug gegen die sogenannten Vietcong den Menschen in die Wohnhäuser geliefert, in die Heime über den Bildschirm. Und Achtung, das war in den 70ern. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2025 und das Gleiche passiert noch viel raffinierter. Wir haben es live, wir haben es tausend, hunderttausendfach, millionenfach mit Videos, die alles zeigen, alle Schrecken, alle Details dieses Krieges. Jede Bombe, die hochgeht, wird gefilmt. Die Bomben selber haben Kameras, die bis zum Einschlag alles filmen, was danach in die Luft fliegt. Die genau auf ihr ziellos rasen und die Kamera filmt das alles mit. Und ja, es sind Tausende, zigtausende von Opfern, die bisher schon zu beklagen sind. Die meisten, die allermeisten, wenn man überhaupt von Schuld und Unschuld sprechen kann, sind unschuldige Zivilisten, die verheizt werden in diesem Krieg von wahnsinnigen, schwer bewaffneten, mit Regierungsämtern versehenen Psychopathen. Meine Damen und Herren, Niemandsland 91 FM, live aus der Fun City Barcelona, hier von der Plaza de la Catedral, Avenida de la Catedral, Ecke Via Laietana. Eine Kundgebung, eine junge Frau schreit empört ins Mikro, zählt auf, was im Moment gerade alles so passiert. Es wird demonstriert, es wird protestiert, es wird angeklagt und es wird gefordert, diesen Wahnsinn endlich zu beenden und zu vernünftigen Friedensabkommen zu kommen. Friedensgespräche und eine Sicherheitsarchitektur muss her. Beendet diesen Krieg, beendet den Genozid, Schluss. Extrem wenig Polizei, das muss ich sagen. Ich habe keine 10 Polizisten gezählt. Das ist erstaunlich bei so einer riesigen Demo. Das kann man nur begrüßen und applaudieren. Nicht einmal symbolisch gewalttätig gekommen. Man sieht also, es geht. Die Leute wollen immer noch nicht gehen. Es ist mittlerweile 8 Uhr. Sie stehen immer noch hier auf dem Platz vor der Kathedrale und rufen: Befreit Palästina, Free Free Palestine, stoppen wir den Genozid und Schluss mit dem Massaker und lass das Essen durch. Das ist auch eine Parole. Let food in, lasst Essen rein. Es gibt ja auch diese Geschichte, dass man den Feind von israelischer Seite aus aushungern will. Und wer natürlich leidet, ist die Zivilbevölkerung, die Kinder. Das hat sich mittlerweile ja längst herumgesprochen. Das können sie nicht mehr vertuschen oder verheimlichen oder wegreden. Es ist einfach so. Und es ist schrecklich. Und die Leute wissen das und protestieren dagegen. Aturem el Genocidi. Stoppen wir den Genozid. Von der Demoleitung hier wird gerade aufgerufen, weiter zu rücken, damit die Leute, die immer noch sich an der Plaza Urquinaona stauen, nachrücken können. So viele Demonstranten und Demonstrantinnen sind hier heute unterwegs. Hier steht ein Lautsprecherwagen direkt vor der Avenida de la Catedral. Der Sprecher bedankt sich bei allen Menschen und Leuten, die heute gekommen sind. Er meint, es ist beeindruckend und sehr bewegend, dass heute so viele Demonstrantinnen und Demonstranten gekommen sind. Es lebe das palästinensische Volk. Niemandsland 91 FM, Contrabanda, Samstag, 14. Juni 2025. Obacht, gebt Obacht. Obacht, gebt Obacht. Obacht, gebt Obacht, dort ist ein Mann, der versinkt, dort ist ein Geschrei um Hilfe, dort ist eine Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr, rings versinken Menschen und keiner schaut her. Könnt ihr denn gar nichts sehen? Hallo für euren Bruder und nicht für irgendwen, steht auf von eurem Essen. Habt ihr denn ganz vergessen, dass viele draußen stehen, dass viele draußen stehen? Ich höre euch sagen, das wird niemals anders, das Unrecht dieser Welt wird stets bestehen. Wir aber sagen euch, man muss marschieren und kümmern sich um nichts und weitergehen und auffahren Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen her und Kriegsschiffe über das Meer, um den Armen einen Teller Suppe zu erobern, um den Armen einen Teller Suppe zu erobern. Und das muss sein auch heute, dass jeder uns beisteht, denn die armen Leute, das ist eine große Armee. Vorwärts Marsch, richtet euch zum Sturm an das Gewehr, rings versinken Menschen und keiner schaut her. We'll be right back. Obacht, gib Obacht, wir sehen dich, Mann, der versinkt. Wir hören dein Geschrei um Hilfe, wir sehen dich, Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Du, der du untergehst, sieh uns, oh, sieh uns, Bruder, bevor du untergehst. Wir bringen dir zu essen, wir haben nicht vergessen, dass du noch draußen stehst, dass du noch draußen stehst. Sag nicht, es hilft nichts, denn jetzt wird es anders. Das Unrecht dieser Welt kann nicht bestehen. Wenn alle mit uns kommen und marschieren und kümmern sich um nichts und helfen denen und auffahren Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen gehen und Kriegsschiffe über das Meer. Um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern, um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern. Denn ihr armen Leute, ihr seid keine großen Armee, drum muss es sein noch heute, dass jeder uns mal gestehen. Vorwärts, barsch, richtet euch zum Sturm an das Gewehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. No Kings, keine Könige, so heißt die neue Massenbewegung in den USA gegen Donald Trump und sein Regime. Across the states, the people united against their president. Trump must go now! This was meant to be a day of peaceful protest, but it was quickly hijacked by violence in the streets of Salt Lake City. That's a gun. A shooter unleashes. One person left critically injured before police apprehended the suspect. Further arrests in Virginia and San Francisco. Die pompöse Militärparade zu Trumps Geburtstag hat das Maß noch voll gemacht. Millionen Menschen gehen gegen US-Präsident Trump auf die Straße. Während in Deutschland wieder einmal der Untertanengeist zur vorherrschenden Haltung geworden ist, regt sich in den USA der zivile Widerstand. Am Wochenende demonstrierten landesweit Millionen Menschen gegen die zunehmend autoritäre Politik der Regierung von Präsident Donald Trump. In allen 50 Bundesstaaten, von Großstädten wie New York, Los Angeles und Chicago bis in ländliche Regionen, fanden unter dem Motto No Kings über 2000 Protestaktionen statt. In Salt Lake City wurde dabei ein Teilnehmer angeschossen. Der symbolträchtige Tag ohne Könige hat sich zur bislang größten Protestwelle gegen Trumps zweite Präsidentschaft entwickelt. Die Demonstranten wehren sich gegen Trumps rassistische und ausgrenzende Migrationspolitik und seine Angriffe auf das Gesundheits- und Bildungssystem. Sie warfen ihm vor, seine Befugnisse zu überschreiten, mit der Unterstützung des israelischen Regimes zur Eskalation der Spannungen im Nahen Osten beizutragen und mit seinen monarchischen Allüren wie ein König regieren zu wollen. Auslöser der Aktionen war eine militärische Machtdemonstration in Washington, wo der Präsident an seinem 79. Geburtstag am Sonnabend einen pompösen Aufmarsch der Streitkräfte inszenierte. Offizieller Anlass für die Show war das 250-jährige Bestehen der US Army. Doch tatsächlich ging es Trump angesichts zunehmender Kritik an seiner Amtsführung wohl eher um eine Demonstration von Stärke. 6.000 Soldaten, 150 Panzerfahrzeuge und 50 Kampfjets bildeten die Kulisse für eine martialische Rhetorik in der Hauptstadt. Das ist kein Ausdruck von Patriotismus, sondern ein Zurschaustellen von Macht, erklärte Navid Shah von der Organisation Common Defense, ein Veteran der US Army, bei einer Protestkundgebung in Philadelphia. Laut einer Umfrage lehnen rund 70% der ehemaligen US-Soldaten Trumps Militärspektakel ab. Während Trump also seinen Geburtstag trotzdem auf diese Art zelebrierte, reagierten große Teile der Bevölkerung mit flächendeckenden Protesten. In New York marschierten Zehntausende auf der Fifth Avenue. In Chicago füllten Massen die Daily Plaza mit Rufen wie Trump must go, Trump muss weg. In Los Angeles, wo laut lokalen Medien mehr als 20.000 Menschen zusammenkamen, wurde ein 6 Meter hoher Ballon in Form eines Trump-Babys durch die Straßen getragen. Auch in kleinen Städten wie Adrian in Michigan, Woodstock, Virginia oder Westport, Connecticut, gingen hunderte Menschen auf die Straße. Die Forderungen waren eindeutig. Nein zur autoritären Politik der Regierung. Nein zur Repression gegen Migranten. Nein zur Militarisierung der Innenpolitik. Besonders kritisiert wurden die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die in den vergangenen Wochen vermehrt Menschen in Wohngebieten, Kirchen und an Arbeitsplätzen verhaftet hatte. Ein Pastor protestierte gegen die Festnahme eines Gemeindemitglieds direkt vor seiner Kirche. Wir dachten nie, dass sie bis an unsere Türen kommen würden, sagte er. Die Exekutive antwortete auf den Protest mit verschärfter Repression. In Los Angeles eskalierte die Situation, als Einsatzkräfte Tränengas abfeuerten. Auch in Georgia setzte die Polizei bei einer Anti-ICE-Demonstration Tränengas ein und nahm zahlreiche Personen fest. In Florida wurden Protestierende auf dem Weg zu Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago von der Polizei gestoppt. Wie örtliche Medien berichteten, reagierten Demonstranten an mehreren Orten mit Woody Guthrie's Lied All You Fascists Bound to Lose. Ihr Faschisten werdet alle verlieren. Die Organisatoren der Proteste, darunter das Bündnis 50-50-01, 50 States, 50 Protests, One Movement, sowie Gruppen wie Indivisible hatten auf deren Breite gesetzt. Ihr Ziel, kein Massenmarsch in Washington, sondern eine landesweite Mobilisierung dort, wo die Menschen leben, dürften sie erreicht haben. Trump selbst reagierte wie gewohnt und machte sich über die Vorwürfe lustig. Ich bin kein König, ich muss durch die Hölle, um etwas beschlossen zu bekommen, sagte er. Noch im Februar hatte er selbst jedoch einen Tweet mit den Worten Long live the King, lang lebe der König, beendet. Überschattet wurden die Aktionen von zwei Angriffen auf demokratische Politiker im Bundesstaat Minnesota. Die Abgeordnete Melissa Hortman und ihr Ehemann wurden in ihrem Haus erschossen, der Senator John Hoffman und seine Ehefrau schwer verletzt. In Texas wurden zur selben Zeit glaubhafte Drohungen gegen weitere Mandatsträger bekannt, was zur Absage einer geplanten Kundgebung in Austin führte. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, doch viel spricht dafür, dass es sich in dem durch Trumps Politik aufgeheizten Klima des Hasses um politisch motivierte Anschläge handelte. Everybody has just been sent an emergency alert on their phones to clear the area. That is exactly what the LAPD is attempting to do. A lot of these protesters, they're staying here in defiance. All risking arrest. By nightfall, they were locked out, the city under curfew. There were flare-ups in Philadelphia and flashes in Chicago. Police declared a riot in Portland. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs. Folge 295. In un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último latido. Dispuestos a defender las libertades populares. Marchamos decididos. Feministinnen in der Revolution. Die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. Die Gruppe Mujeres Libres, Freie Frauen, wurde kurz vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs gegründet, um sich zwei Zielen zu widmen: der sozialen Revolution und der Verbesserung der Situation der Frauen. In den 3 Jahren ihres Bestehens waren mehr als 20.000 Mitglieder in über 150 Ortsgruppen organisiert. Sie gaben eine Zeitschrift heraus, leiteten Bildungs- und Ausbildungskurse für Frauen, organisierten Hilfsarbeiten für die Frontkämpfer und stellten eigene Kolonnen von Frontkämpferinnen auf. Obwohl der Spanische Bürgerkrieg viele Historikerinnen beschäftigte, taucht die Rolle der Frau allenfalls am Rande auf. Vera Bianchi forschte vor Ort im Bürgerkriegsarchiv in Salamanca und bezog spanische und US-amerikanische Forschungen in ihre Untersuchung mit ein. Die Mitglieder. Die Frauen, die sich den Mujeres Libres anschlossen, kamen zum Großteil aus der Arbeiterklasse. Viel mehr ist allerdings nicht über ihre Lebensumstände bekannt. Die meisten Gruppen gab es in den beiden größten Städten Spaniens: Barcelona, das Zentrum der sozialen Revolution, und Madrid, das Zentrum des Widerstands gegen die Faschisten, die die Stadt über 2 Jahre lang erfolglos belagerten. Diese Konzentration der Mujeres Libres lässt darauf schließen, dass sich in dem dort herrschenden revolutionären Klima mehr Frauen in der Lage sahen, in eine anarchistische Frauenorganisation einzutreten, während dies auf dem Land ungleich schwieriger gewesen sein muss. In den landwirtschaftlichen Kollektiven bestanden gewisse Benachteiligungen der Frauen weiter fort. Zum Beispiel erhielten sie weniger Lohn als die Männer. Und von der theoretischen Gleichstellung im politischen Bereich konnten die Frauen nicht immer Gebrauch machen, da die alte patriarchalische Familien- und Dorfstruktur bestehen blieb. Es war selbstverständlich, dass sich weiterhin die Frauen um Haushalt und Kinder kümmerten. In der übrigen Zeit halfen sie den Männern in den Kollektiven. Es gab kaum Kindergärten und Volksküchen, die zur Verkürzung der für die Hausarbeit aufgewendeten Zeit hätten beitragen können. So hatten die Frauen weniger Möglichkeiten, als die Männer zu den Versammlungen der Kollektive zu gehen. Der Zeitmangel war sicher auch ein Hindernis für die Gründung einer Mujeres Libres Ortsgruppe. Dazu kommt, dass sich die Einstellungen vieler Männer gegenüber den Frauen nur schwer änderten. Die damalige Kommunistin Soledad Real berichtet, wie patriarchal sich ihr Mann verhielt, der ebenso wie sie in einem kommunistischen Jugendclub organisiert war. Zitat: Ein weiteres Mal, als er auf Fronturlaub kam, war für den gleichen Abend eine Parteiversammlung angesetzt und ich erklärte ihm, ich muss dahin gehen, aber in 2 Stunden bin ich zurück. Er: An erster Stelle komme ich und in erster Linie hast du dich um mich zu kümmern. Es tut mir leid, aber ich gehe zu dieser Versammlung. Nein, du kommst mit mir. Nein, ich muss zu diesem Treffen. Daraufhin packte er mich unter den Armen, stellte mich auf die Beine und klatsch, hatte ich eine Ohrfeige weg. Von den 3 Gründerinnen der Mujeres Libres ist zwar nicht bekannt, wie sie während des Bürgerkriegs lebten, doch immerhin etwas darüber, was sie vor ihrem Engagement in der Gruppe getan hatten. Lucía Sánchez Saornil kam aus einer Madrider Arbeiterfamilie und begann mit 14 Jahren als Telefonistin zu arbeiten. Dort trat sie in die CNT ein und übernahm Ende der 20er Jahre in Arbeitskämpfen eine so herausragende Rolle, dass die Betriebsleitung sie im September 1927 zur Strafe in die Telefonzentrale nach Valencia versetzte. 2 Jahre später kehrte sie nach Madrid zurück und begann, für die Tageszeitung der CNT zu schreiben. Neben ihrer Arbeit als Telefonistin schrieb sie Gedichte und gehörte zunächst der Künstlergruppe der Ultraisten an, in deren Zeitschriften sie ihre Werke veröffentlichte. Zur Weiterbildung nahm sie an Kursen der Akademie der Bildenden Künste teil. Mercedes Coma Posada lernte durch ihren sozialistischen Vater revolutionäre Ansichten kennen. Die Familie war arm. Sie war von Aragonien nach Barcelona gezogen, wo der Vater Schuster wurde. Nachts lernte er Französisch und Deutsch und bildete sich mit Büchern weiter. Neben seiner Arbeit wurde er Spanien-Korrespondent der französischen kommunistischen Zeitung L'Humanité. In der Wohnung fanden häufig Diskussionsrunden mit anderen politisch Engagierten statt. Dies prägte Mercedes Coma Posada, doch gleichzeitig empörte sie sich über das unsolidarische Verhalten ihres Vaters der Mutter gegenüber, die sich nicht für ihren Mann aufopfern wollte. Mercedes Coma Posada durfte eine höhere Schule besuchen, was für eine Frau in dieser Zeit ungewöhnlich war. Gleichzeitig lernte sie Maschine schreiben und verdiente sich damit ihr Geld in einer Kinoproduktionsfirma, wo sie Mitglied der CNT wurde. Über die Herkunft von Amparo Poc und Gascón hat die Autorin nichts gefunden. Doch dass sie den Doktortitel der Medizin erworben und auch Soziologie studiert hatte, entspricht nicht dem für damalige Verhältnisse typischen weiblichen Lebenslauf. Schon vor ihrer Arbeit bei den Mujeres Libres engagierte sie sich für ein selbstbestimmtes Leben der Frauen, vor allem was Sexualität, Verhütung und Schwangerschaftsabbruch betraf. Sie hielt Vorträge an Universitäten, Ateneos und Schulen. Die Gruppe im kollektiven Gedächtnis. Warum wurden die Mujeres Libres trotz ihrer Pionierarbeit von nur wenigen Historikern und Historikerinnen beachtet? Hier hilft ein Hinweis von Antje Schrupp, in dem sie erklärt, warum die Arbeit der Feministinnen in der Ersten Internationale kaum historisch untersucht wurde. In der Geschichtswissenschaft dominieren sowohl der männerzentrierte Blick als auch die marxistische Sichtweise auf die Geschichte der Arbeiterbewegung, sodass nicht-marxistische Frauen geringe Chancen haben, überhaupt als Teil der Geschichte wahrgenommen zu werden. Daraus wird dann ein Teufelskreis. Da wir wenig bzw. oft nichts über Frauen in bestimmten historischen Situationen wissen, fällt die Annahme leicht, es gäbe dort auch nichts zu entdecken. Frigga Haug beschreibt diesen Mechanismus sehr anschaulich. Ich glaubte an Gerechtigkeit in der Geschichte und also daran, dass wichtige Gedanken und Studien, hätten sie uns heutigen etwas zu sagen, auch in unserem kollektiven Gedächtnis wären. Die Mujeres Libres sind zwar noch längst nicht Bestandteil eines kollektiven Gedächtnisses, selbst in Spanien nicht, aber immerhin schon Thema eines spanischen Spielfilms geworden. Nicht nur wissenschaftliche Untersuchungen, sondern auch kulturelle Werke sind meiner Meinung nach in der Lage, historische Ereignisse oder Personen in unser Bewusstsein zu rufen. 1995 kam der Film Libertarias in die spanischen Kinos. Dabei handelt es sich um eine Fiktion mit historischen Elementen. Die Protagonistinnen sind Mitglieder der Gruppe Mujeres Libres in Barcelona, wobei zumindest eine Frau den Namen eines realen Mitglieds trägt, Concha Liaño. Auch zwei andere, Pilar und Auro, sind sicher an historischen Personen orientiert, ebenso wie der Beginn des Films, als die Mujeres Libres in ein Bordell stürmen und den erstaunten Prostituierten verkünden, dass sie jetzt frei seien und mit den Mujeres Libres für ihre Befreiung kämpfen sollten. In drei weiteren Szenen wird auf historische Realitäten Bezug genommen. Einmal auf den Konflikt innerhalb der Mujeres Libres, ob es eine natürliche Weiblichkeit gäbe, aus der sich für Frauen andere Handlungsoptionen ergeben als für Männer. Wie ich später zeigen werde, gab es bei den Mujeres Libres tatsächlich sich widersprechende Meinungen zum Frausein, und so ist die Filmszene eine Diskussion darüber, ob Frauen als Milicianas an die Front sollen oder ob ihnen das ihre Weiblichkeit verbietet, durchaus realistisch. Dann wird die Umwandlung der Milizen in ein ordentliches Heer thematisiert, die für die Frauen zur Folge hat, dass sie entweder die Front verlassen müssten oder sich nur noch mit traditionell weiblichen Aufgaben, waschen, bügeln und kochen, an der Front beschäftigen dürfen. Die dritte Anlehnung an die Geschichte betrifft nicht allein die Mujeres Libres, sondern alle aktiven republikanischen Frauen. In einer der letzten Szenen werden fast alle Protagonistinnen von frankistischen Söldnern brutal vergewaltigt und dabei umgebracht. Obwohl der Film auch unrealistische Plattheiten enthält, zum Beispiel wird eine Frau von dem Geist eines Verstorbenen ergriffen, der dann durch sie spricht, bringt er meines Erachtens die Mischung aus enthusiastischer Revolutionsstimmung und brutalem Kriegsgeschehen gut zum Ausdruck. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs, Folge 295. Eine Niemandsland-Produktion 2025. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Feministinnen in der Revolution von Beda Bianchi. Das Buch ist im Unrast Verlag 2003 in Münster erschienen. Sí, señor. Anarquista, espiritista y coja. Tejedora. Tejedora. Tejedora. Yo era puta, pero la revolución me ha redimido. Basta ya de hipocresías. ¡Viva la revolución libertaria! ¡Viva! El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. No pasarán, no pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Natürlich nutzen sie mich aus. Ja, ich stelle keine Fragen. Und klar halte ich mein Maul, ich bin eine Frau. Und meine Meinung ist egal. Ich habe keine Meinung, dafür sind ja Männer da. Ich bin eine Frau. Ich habe als Mädchen schon gelernt. Papa, der hat immer recht und meine Mama nervt. Ich bin eine Frau. Ich bin gerne das Problem. Ich bin nerviger als Mama, deshalb kann ich Scheine zählen. Männer. Sie hören sich selbst gern reden, stellen keine Fragen. Männer. Haben zu jedem Thema immer was zu sagen. Männer. Bekommen das Lob dafür auch, wenn sie's scheiße machen. Ich bin viel größer, doch steh trotzdem in ihrem Schatten. Ich bin eine Frau, natürlich nutzen sie mich aus. Ja, ich stelle keine Fragen und klar halte ich mein Maul. Ich bin eine Frau und meine Meinung ist egal. Ich habe keine Meinung, dafür sind ja Männer da. Ich bin eine Frau, ich hab als Mädchen schon gelernt. Papa, der hat immer recht und meine Mama nervt. Ich bin eine Frau, ich bin gern das Problem. Ich bin nerviger als Mama, deshalb kann ich Scheine zählen. Und sie wissen's immer besser. Männer. Doch hinter ihren Sätzen stecken immer leere Wörter. Männer. Wenn es gut läuft, wollen sie mehr als alles haben. Männer. Doch ist der Hype vorbei, kennen sie nicht mal mehr meinen Namen. Ich bin eine Frau, natürlich nutzen sie mich aus. Ja, ich stelle keine Fragen und klar halte ich mein Maul. Ich bin eine Frau und meine Meinung ist egal. Ich habe keine Meinung, dafür sind ja Männer da. Ich bin eine Frau, ich hab als Mädchen schon gelernt. Papa, der hat immer recht und meine Mama nervt. Ich bin eine Frau, ich bin gerne das Problem. Ich bin nerviger als Mama, deshalb kann ich Scheine zählen. Aber wer hat dieses Messer in meinen Rücken reingesteckt? Ich bin eine Frau und wir denken zu komplex. Ich stehe auf schön und schlau, ich lasse Frauen in mein Bett. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. We are fighting a war against Russia and not against each other. Natürlich ist Stalingrad militärstrategisch gesehen sehr, sehr wichtig. Würde man diese Stadt einnehmen, würde Hitlers Traum vom Sieg im Osten tatsächlich ziemlich bald in Erfüllung gehen. Als im August 1942 der deutsche Angriff beginnt, leben 600.000 Menschen in der Stadt. Am 23. August begann der Weltuntergang. Die von den Flugzeugen abgeworfenen Bomben heulten und zerstörten alles ohne Ausnahme.

family, you are not listening to the one, but the only 91.4 Niemandsland, the great, the best, the contraband. Die Katastrophen und Vermisstenmeldungen im Niemandsland für die Wochen vom 16. bis zum 30. Juni 2025. Beginnen wir mit einer Horrormeldung zu einem wirklich unglaublichen Vorfall. Etwas Ähnliches hatten wir zuletzt im Jugoslawienkrieg erlebt und es wird wahrscheinlich immer wieder geschehen. Es geht um den neuen Krieg gegen den Iran. Es geht um einen Völkerrechtsbruch. Israel greift nämlich den iranischen Rundfunk an. Teheran will Mossad-Hauptquartier in Tel Aviv getroffen haben und US-Präsident fordert Kapitulation von Iran. Die Frage ist, wie soll das passieren? Sollen die jetzt sich alle nackt mit dem Personalausweis auf die Straßen von Teheran stellen und sagen, wir kapitulieren und dann kommt jemand zum Unterschreiben? Oder was meint dieser Mann? Das ist nicht zu fassen. Sie war gerade dabei, die Nachrichten zu verkünden, als eine laute Explosion Sahar Emami mitten im Satz unterbricht. Trümmerteile fliegen herunter, Rauch steigt auf. Die prominente iranische Journalistin eilt in Sicherheit. Noch während die Aufnahmen um die Welt gehen, moderiert Emami die nächste Sendung. Sie hatte Glück, doch drei ihrer Kollegen überleben den israelischen Angriff auf das Gebäude des Rundfunks der Islamischen Republik Iran, IRIB, am Montagabend nicht. Außenminister Abad Aragachi verurteilte die Tat als feige. Wenn Sie auf dem echten Schlachtfeld keine Erfolge erzielen können, greifen Sie zivile Einrichtungen an. Im Völkerrecht gelten Journalisten als Zivilisten und dürfen nicht ins Visier genommen werden, abgesehen davon, dass Israels Angriffskrieg ohnehin illegal ist. Dessen für Krieg zuständiger Minister Israel Katz äußerte sich lobend über die Attacke auf die Propagandaeinrichtung. Auch in der Nacht zu Dienstag setzte Israel seine heftigen Bombardierungen fort. Es meldete zudem die Tötung des neuen Oberbefehlshabers Ali Shatmani. Agenturen berichteten am Morgen, dass Irans Gegenwehr nur noch aus dem Abschuss einzelner Raketen bestünde. Iran selbst teilte mit, strategische Ziele wie eine Zentrale des Auslandsgeheimdienstes Mossad in Tel Aviv getroffen zu haben. Die israelischen Streitkräfte gaben zwar zu, Ziel gewesen zu sein, äußerten sich aber zunächst nicht weiter. Ein Betreiber einer öffentlichen Ölraffinerie in Haifa teilte mit, dass nach einem iranischen Raketenangriff vom Sonntag alle Anlagen des Betriebs stillgelegt seien. Premier Benjamin Netanyahu befeuerte gegenüber dem US-Sender ABC Gerüchte über angeblich von US-Präsident Donald Trump verhinderte Pläne zur Tötung von Irans Staatsoberhaupt Ali Khamenei. Wir tun, was wir tun müssen. Einheimischen Fluggesellschaften hatte seine Regierung bereits am Montag untersagt, Staatsbürger auszufliegen. Begründet wurde die Anordnung mit Überfüllung von Flughäfen von Tel Aviv, so Haaretz. Die Zeitung berichtete auch von Hunderten, die Unsummen für eine Flucht aus dem Land per Yacht nach Zypern zahlen. Gleichzeitig werden die Rufe nach mehr Schutzinfrastruktur in mehrheitlich von Arabern bewohnten Gebieten lauter. Trump wiederholte noch beim G7-Gipfel in Kanada am Montag Ortszeit Drohungen aus West-Jerusalem. Jeder sollte Teheran sofort verlassen. Er verlangte die vollständige Kapitulation der Iraner. Vermutungen seiner Aussagen könnten einen Kriegseintritt der USA bedeuten, erteilte Washington jedoch eine Absage. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die USA einen zweiten Flugzeugträger in den Nahen Osten geschickt. Was genau den Einwohnern der iranischen Hauptstadt droht, blieb unklar. Mit ihren schätzungsweise 15 Millionen Einwohnern könnte sich die Metropole zu Füßen des Elbrusgebirges zur Falle entwickeln. Man befürchtet natürlich, dass Israel eine Atombombe werfen könnte. Das offizielle Teheran hat unterdessen seine Angebote, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, erneuert. Insider berichteten davon, dass es Oman, Katar und Saudi-Arabien gebeten habe, ihren Einfluss bei Trump geltend zu machen und Netanyahu zu einer Waffenruhe aufzufordern. Im Gegenzug würde sich das Land bei den Atomverhandlungen flexibel zeigen. Das regierungsnahe US-Nachrichtenportal Axios berichtete, das Weiße Haus diskutiere über ein mögliches Treffen zwischen dem US-Gesandten Steve Witkoff und Aragachi. Niemandsland, 91.4 FM, Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM, ja! zweite Krieg, der im Moment heftig geführt wird, der Krieg in der Ukraine, wird weiter befeuert. Und zwar vom G7-Gipfel in Kanada mit dem Versprechen, weitere Militärhilfen für die Ukraine zu liefern. Kananaskis. Kanada hat dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky beim G7-Gipfel in den Rocky Mountains weitere Unterstützung für den Kampf gegen Russland zugesagt. Premierminister Mark Carney kündigte am Dienstag bei einem Treffen mit Zelensky im kanadischen Kananaskis weitere Sanktionen gegen Russland sowie zusätzliche Militärhilfen in Milliardenhöhe an. Carney sagte, die angekündigten kanadischen Sanktionen richteten sich unter anderem gegen mehr als 200 Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Die Militärhilfe umfasste demnach unter anderem Drohnen und Helikopter. Ja, Zelensky auf Battletour. Zelensky ist als Gast zum G7-Gipfel angereist. Gemeinsam mit den anderen G7-Ländern wollte der ukrainische Präsident Donald Trump dafür gewinnen, mehr Druck auf Moskau auszuüben. Der US-Präsident aber hatte den Gipfel wegen Israels Krieg gegen den Iran vorzeitig verlassen. Edge Zelensky. Thema Deutschland, deine sogenannten Terroristen. Klette künftig ohne Bleiweste, schreibt die Junge Welt in ihrer Ausgabe vom Mittwoch, dem 18. Juni. Verden. Im Prozess gegen das mutmaßliche Ex-Mitglied der aufgelösten Rote Armee-Fraktion RAF, Daniela Klette, erzielte die Verteidigung einen Zwischenerfolg. Klette muss bei Transporten außerhalb der Justizvollzugsanstalt JVA Vechta fortan keine bleibeschwerte ballistische Schutzweste mehr tragen. Die Entscheidung hat der Vorsitzende Richter am Mittwoch im Landgericht Verden verlesen. Die 66-Jährige musste seit Beginn des Prozesses am 25. März dieses Jahres auf Anordnung der JVA eine solche Weste tragen. Monatelang haben sie und ihre Anwälte auf dadurch verursachte anhaltende Kopf- und Nackenschmerzen hingewiesen. Die Gefängnisleitung begründete die Anordnung damit, dass Klette auf den Transporten erschossen oder durch ein Sprengstoffattentat schwer verletzt werden könnte. Von wem wohl? Vom Bundesnachrichtendienst oder vom Verfassungsschutz? Man weiß es nicht. Am 3. Juni konnten sich alle Prozessbeteiligten von dem Tragegewicht der Weste überzeugen. Sie empfanden diese als schwer, belastend und unbequem. Einzig die Staatsanwältin schätzte die Belastung als nicht schwerwiegend ein. Die Richter stellten in ihrem Beschluss ferner fest, dass der Angeklagten, die über einen schlanken Körperbau verfügt, durch die Hand- und Fußfesseln während des Transportes geschadet werde. Klette könne ihre Sitzhaltung auf den zuletzt rund einstündigen Fahrten nicht ändern. Die Banken beschweren sich. Sie sagen, die Bundesbank sagt, Abschläge für Rentner seien zu niedrig, Frankfurt am Main. Die Bundesbank hält die verringerte Auszahlung der gesetzlichen Rente bei vorzeitigem Ruhestand für zu niedrig. Sie machen dadurch einen vorgezogenen Rentenzugang für Versicherte attraktiver und verursachten finanzielle Lasten für die gesetzliche Rentenversicherung, heißt es im am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Darin heißt es weiter, es sei sinnvoll, das gesetzliche Rentenalter und die Altersgrenze für den frühestmöglichen Rentenbeginn an die Lebenserwartung der Bevölkerung zu koppeln und die vorgezogene abschlagsfreie Rente abzuschaffen. Ja, länger arbeiten, mehr arbeiten für weniger Geld. Das ist das Ziel der Bank. Kommen wir noch einmal zum Thema Ukraine-Krieg. Russland, Pjöngjang schickt Helfer nach Kursk. Moskau, die Demokratische Volksrepublik Korea, DVRK, wird russischen Medienberichten zufolge tausende Pioniere und Minenräumer nach Kursk schicken, um dort den Wiederaufbau zu unterstützen. Das sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Russlands, Sergei Shoigu, am Dienstag bei einem Besuch in Pjöngjang, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Zuvor hatten Soldaten aus der DVRK bereits der russischen Armee dabei zur Seite gestanden, ukrainische Truppen zurückzuschlagen, die weite Teile des Kursker Gebiets eingenommen hatten. Kommen wir noch einmal auf die Ex-RAF-Frau Klette zurück. Im Juni 2016 sollen Daniela Klette und ihre Komplizen einen Geldtransporter überfallen haben. Nun sagt der Bote aus, er habe anfangs an einen Witz geglaubt. Erst ein Warnschuss habe ihn alarmiert. Das ist eine Aussage aus dem Prozess gegen Daniela Klette. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schreibt hierzu Folgendes. Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette hat ein Geldbote von seinen Erinnerungen an einen Raubüberfall berichtet, den Klette und ihre Komplizen auf einen Geldtransporter verübt haben sollen. Er habe anfangs gar nicht an einen Überfall geglaubt, sagte der 52-Jährige vor dem Landgericht Verden. Ich empfand das erst als Spaß. Als ein Maskierter neben ihm in die Luft geschossen habe, habe er schließlich den Ernst der Lage begriffen. Laut Anklage lauerten Klette und ihre Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub, dem Fahrer eines Geldtransporters und dem Geldboten, am 25. Juni 2016 vor einer Möbelfiliale im niedersächsischen Kremlingen auf. Sie sollen den Transporter mit zwei Autos eingekallt haben, bevor ein Maskierter den ausgestiegenen Beifahrer mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert haben soll. Erst dachte ich, das ist ein Penner oder ein Alki, sagte der Geldbote der Polizei laut einer Aussage, die der vorsitzende Richter vor Gericht verlas. Er habe dem Mann keine größere Beachtung geschenkt, ihn zur Seite geschubst und das Geschäft mit einer Geldkassette betreten. Weil ich nicht reagiert habe, hat er geschossen, erinnerte er sich. Da habe ich erst wahrgenommen, dass es ein Überfall ist. Der Mann habe die Pistole nahe an seine Schläfe gehalten. Gemeinsam seien sie zurück zum Geldtransporter gegangen, wo eine Frau mit einer Panzerfaust und ein Mann mit Kalaschnikow seinen Kollegen bedroht hätten. Dieser sei gezwungen worden, den Geldtransporter zu öffnen. Ihn selbst hätten die Bewaffneten an der Beifahrertür mit Handschellen gefesselt, sagte der Geldbote. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Trio mit knapp 1,4 Millionen Euro floh. Staub soll demnach zwei Kübel mit Bargeld aus dem Wagen geholt und nach dem Verladen noch zweimal auf eine Reklametafel geschossen haben. Ob es sich bei den Personen allerdings um Klette, Garweg und Staub handelte, könne der Geldbote nicht sicher sagen. Er habe sie zwar von Fahndungsfotos gekannt, da ein halbes Jahr zuvor bereits Kollegen in Wolfsburg überfallen wurden. An Haarfarbe oder Kleidung erinnere er sich nun Jahre später nicht mehr. Ich war froh, dass ich das hinter mir hatte und wollte davon eigentlich nichts mehr wissen, sagte er über die Zeit nach dem Überfall. Daniela Klette verfolgte die Aussage des Mannes aufmerksam. Die 66-Jährige steht seit Ende März wegen einer Serie von Überfällen vor Gericht. Gemeinsam mit Staub und Garweg soll sie zwischen 1999 und 2016 mehr als 2,7 Millionen Euro für ihr Leben im Untergrund erbeutet haben. Ermittler hatten Klette im Februar vergangenen Jahres in Berlin festgenommen. Staub und Garweg werden weiterhin gesucht. Ach, ich liebe den Sommer. Auch in die Tat wollen wir einen Blick werfen. Da wird über den Krieg in Gaza etwas sehr Hässliches, etwas unglaublich Miserables berichtet. Es geht um Schüsse auf hungernde Menschen. Die Welt schaut auf den Krieg zwischen Israel und Iran. Doch das Leiden in Gaza geht weiter, schreibt die Taz in ihrer Ausgabe vom heutigen 18.06. Palästinenser berichten von ihrem Überlebenskampf. Jerusalem, es schreibt Frau Serena Bilancheri. Es ist Freitagmorgen, eigentlich noch Nacht, als Israel Iran aus der Luft attackiert. Militärposten, Atomanlagen, Forschungszentren und private Wohnungen von hochrangigen Militärs sind das Ziel. Etwas, mit dem keiner zu diesem Zeitpunkt gerechnet hätte. Die Augen der Welt sind wie gebannt fixiert auf diese 2500 Kilometer lange Luftlinie, die sich von Israel zu Iran spannt. Und alles andere, alles, was darüber und darunter liegt, wirkt wie vergessen. Doch während Iran und Israel Luftangriffe austauschen, sterben wieder Menschen in Gaza. Keine Kämpfer im Gefecht, sondern Männer und Frauen, die verzweifelt versuchen, an eine Verteilstelle der US-Israel-unterstützten Gaza Humanitarian Foundation, GHF, in Rafah zu gelangen, um Nahrungsmittel zu finden. Mindestens 20 waren es laut Nachrichtenagenturen am Montag. 200 weitere wurden verletzt. Die Kugeln, die sie getroffen haben, sollen aus den Gewehren israelischer Soldaten stammen. Das israelische Militär, IDF, schreibt auf Nachfrage, trotz Warnungen hätten Verdächtige mehrfach versucht, sich IDF-Streitkräften zu nähern und eine Gefahr dargestellt. Die Soldaten, und die Taz schreibt immer Soldat, Sternchen innen, die Soldat, Sternchen innen, hätten daraufhin Warnschüsse abgefeuert. Ob die Menschen durch israelische Schüsse getötet wurden, beantwortet das Militär nicht. Sie sind indes nicht die ersten und vermutlich nicht die letzten Todesopfer. So starben am Dienstag schon wieder Menschen. Diesmal mindestens 51, so viele wie noch nie. Sie warteten nach palästinensischen Angaben auf UN-Lastkraftwagen voller Nahrungsmittel. Stattdessen fanden sie den Tod. Von einem Massaker sprechen Augenzeugen. Das israelische Militär soll das Feuer auf die Menge eröffnet haben. Die Gründe sind unklar. Ein IDF-Sprecher schreibt auf Nachfrage, es habe eine Menschenansammlung neben einem Hilfs-LKW gegeben, der in Khan Yunis stehen geblieben war. Die Berichte über Verletzte durch israelische Schüsse seien dem Militär bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Die IDF bereuten jegliche Schäden an Unbeteiligten. In den vergangenen Wochen, als eine nahezu dreimonatige Blockade von Hilfslieferungen durch Israel zu Ende ging, sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza etwa 300 Menschen in der Nähe von GHF-Verteilstellen ums Leben gekommen. Und doch nehmen die Menschen in Gaza weiterhin den gefährlichen Weg auf sich, weil die Alternative das Verhungern ist. Jasmine Jarutz aus Gaza City sagt, entweder kommen sie mit einer Scheibe Brot zurück oder gar nicht. Unsere Tage vergehen, während wir Essen auf einem Feuer zubereiten, das uns den Atem raubt. Es ist ein Essen, das kaum Nahrungswert hat, doch den Magen unserer Kinder für eine Weile beruhigt. Unsere tägliche Mahlzeit ohne Übertreibung ist ein Teller Reis oder ein Teller Linsen. Es gibt keine andere Option. Die hohen Preise bringen uns um. Humanitäre Hilfe erreicht nicht diejenigen, die sie brauchen. Die knurrenden Mägen unserer Kinder haben der Seele der Menschen den Wert einer Scheibe Brot verliehen. Entweder kommen sie mit einer Scheibe Brot zurück oder sie kehren gar nicht zurück. Das schreibt die 29-jährige Jasmine Jarur aus der Wohnung eines Nachbarn in Gaza City im Norden des Streifens. Jarur sagt, ein Kilo Mehl koste gerade $16, wenn man es findet. In einem Videoanruf zeigt die zweifache Mutter im schwarzen Hijab den Ausblick aus ihrem Fenster. Trümmer und gewundene Bleche im Hof, soweit das Auge reicht. Es soll Menschen geben, die bei der Gesichtserkennung jedem KI-Computer und jedem Face-Recognition-Programm überlegen sein sollen. Die Berliner Polizei will dauerhaft Super-Recognizer, die sagen das direkt auf Englisch, einsetzen. Das heißt Super-Erkenner. Das sind Menschen, die Gesichter besonders gut wiedererkennen. Sie sollen, wie gesagt, sogar künstlicher Intelligenz überlegen sein. Also, Claudia will nicht erkannt werden. Die Berliner Polizistin sitzt am Mittwochvormittag zwar gut sichtbar auf dem Podium einer Pressekonferenz der Polizei in Spandau, tritt aber nur unter ihrem Decknamen auf. Und Fotos von ihrem Gesicht dürfen auf keinen Fall unverpixelt veröffentlicht werden. Claudia selbst wiederum ist besonders gut darin, Gesichter wiederzuerkennen. Sie ist eine sogenannte Super-Recognizerin, weil sie etwa bei Großveranstaltungen Ausschau nach sogenannten Gefährdern hält, möchte die Polizei verhindern, dass sie dort bemerkt wird. Vielleicht hat ja auch die Gegenseite Super Recognizer, argwöhnt der stellvertretende Chef des Berliner Landeskriminalamtes Stefan Redlich. Also, Super Recognizer sind Personen, die eine nachweislich überdurchschnittliche Fähigkeit zur Gesichtserkennung besitzen. Auch wenn sich die Frisur, der Haarwuchs oder die Gesichtsfülle verändert haben, machen sie bereits bekannte Personen mit hoher Treffsicherheit auch in größeren Gruppen, bei schlechter Beleuchtung oder auf verwackelten Fotos aus. Was ich sehe, das sehe ich, sagt Claudia dazu. Es sei ein intuitiver, unbewusster Mechanismus. Wir liegen eigentlich immer richtig. Die Berliner Polizei möchte diese Fähigkeiten nutzen und richtet nun nach 2 Jahren Probelauf dauerhaft eine Dienststelle im LKA mit 5 Super-Recognizern ein. Sie unterstützen die übrigen Dienstbereiche der Polizei bei Ermittlungen und Einsätzen. Dabei geht es vor allem darum, Videoaufnahmen von Straftaten auszuwerten und bekannte Personen zu identifizieren oder zu entdecken, dass es sich bei verschiedenen Taten um dieselbe Person handelt. Im Außeneinsatz suchen die Spezialkräfte in Menschenmengen nach Personen, gegen die Auflagen vorliegen. So waren sie etwa während der Fußball-EM 2024 am Eingang der Fanzonen postiert und hielten Ausschau nach polizeibekannten Hooligans. Das habe sich bewährt, bilanziert am Mittwoch Ann-Kathrin Spranger-Rittmann, stellvertretende Dezernatsleiterin beim LKA, die an der Entwicklung der neuen Einheit mitgewirkt hat. Mit dem Einsatz von Super-Recognizern können wir Einsätze deutlich effizienter gestalten. Das zeige auch die anhaltend hohe Nachfrage nach den Kolleginnen und Kollegen. Im vergangenen Jahr habe es durchschnittlich 94 Aufträge im Monat an die Dienststelle gegeben. Von Ordnungswidrigkeiten bis hin zu Kapitaldelikten sei alles dabei gewesen. Yo, family, you are not listening to the one, but the only 91.4 Niemandsland, the great, the best, the contraband. Thema Iran-Israel-Krieg. Israel greift weitere militärische, wirtschaftliche und zivile Ziele im Iran an. Teheran schlägt zurück. Netanyahu ruft zu Umsturz auf. Israel hat seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Iran am Wochenende fortgesetzt und dabei neben militärischen Stellungen erneut auch Atomanlagen, Irans Energieversorgung, Regierungsgebäude und Wohnhäuser zerstört oder beschädigt. Getroffen wurden neben Raketensilos unter anderem Treibstofflager, Fördereinrichtungen am Erdgasfeld South Pass, einem der größten der Welt, das Verteidigungsministerium und zum wiederholten Male die Atomanlage Isfahan. Über womöglich austretende radioaktive Strahlung war bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Bis Sonntagmittag waren laut Angaben des Roten Halbmondes 18 der 32 iranischen Provinzen von Angriffen betroffen. Die Zahl der Todesopfer war unklar, dürfte aber laut den vorhandenen Angaben iranischer Agenturen im dreistelligen Bereich liegen. Auch am Sonntagnachmittag dauerten die israelischen Angriffe an. Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor gedroht, sollte Iran sich verteidigen, werde Teheran brennen. Interessant. Die greifen also an, bombardieren, aber sollten sie sich verteidigen, dann bombardieren sie noch mehr. Iran verteidigte sich und griff mehrere israelische Städte mit Raketen an. Tel Aviv räumte bis Sonntagmittag insgesamt 22 Anschläge, 13 Todesopfer und fast 400 Verletzte ein. Die Zahlen dürften, wie die Opferzahlen Irans, zu niedrig sein. Getroffen wurde, wie Videos belegen, unter anderem das Weizmann-Institut für Wissenschaften in Rehovot. Ziel wurden zudem laut Angaben der iranischen Revolutionsgarden Fabriken, in denen israelische Kampfjets hergestellt werden, sowie Treibstofflager für Flugbenzin. Parallel teilte Teherans Außenminister Abbas Araghchi mit, man sei zur Deeskalation bereit. Der israelische Angriff habe nicht eine angeblich kurz vor Vollendung stehende iranische Nuklearwaffe verhindern, sondern die Atomverhandlungen mit Washington stoppen sollen. Er stellt in Aussicht, sobald Israel die Aggressionen beendet, werde auch unsere Reaktion enden. US-Medien wie die New York Times räumten am Wochenende unumwunden ein, Araghchis Äußerung, Israel habe mit dem Angriff einen neuen Nukleardeal verhindern wollen, werde in der außenpolitischen Community weithin geteilt. Manche wiesen darauf hin, dass Israel bereits in seiner ersten Angriffswelle unter anderem Ali Shamkhani umbrachte. Er galt als Kopf der iranischen Verhandlungsstrategie. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu rief unterdessen zum Umsturz auf. Die iranische Bevölkerung müsse für die Freiheit und gegen dieses böse und mörderische Regime kämpfen, erklärte er in einer auch auf Persisch verbreiteten Stellungnahme. In Washington wurden eilig Dutzende Mitarbeiter des persischsprachigen Dienstes von Voice of America zurückgerufen, die zuvor, wie fast alle Angestellten des Staatssenders, den US-Präsidenten Donald Trump eigentlich auflösen will, zwangsbeurlaubt worden waren. Den Sturz der iranischen Regierung forderte auch der in den USA lebende Schah-Sohn und Kronprinz Reza Pahlavi, die Galionsfigur der iranischen Exilmonarchisten, der Israel einst einen Friedensschluss angeboten hatte und bei westlichen Regierungen an Popularität gewinnt. In Iran ist er freilich unbeliebt. Unterdessen zeichnet sich eine weitere regionale Eskalation ab. Die jemenitischen Ansarullah teilten mit, mehrere Raketen auf Israel abgefeuert zu haben. Israel bombardierte seinerseits den Jemen. Pro-iranische Milizen im Irak verlangten den Abzug der US-Truppen aus ihrem Land, da diese israelischen Jets den irakischen Luftraum geöffnet hätten. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 16. bis zum 30. Juni 2025 im Niemandsland. Die erste Meldung betrifft die Wohnhölle Barcelona. Ein Mann stürzte sich am Donnerstag, dem 12. Juni, vom Balkon seiner Wohnung im dritten Stock in den Tod. Dies geschah, nachdem eine Zwangsräumung dieses Mannes durchgeführt worden war. Der 73-Jährige mit den Initialen NB hatte seit Jahren eine Wohnung im Raval-Viertel besetzt. Genau gesagt, in der düsteren und engen Straße Robadors. Hier dringt kein Sonnenstrahl hin. Wer das Viertel kennt, weiß, wovon die Rede ist. Das traurige Ende des Mannes, der laut Angaben der Anwohner auch einige Zeit obdachlos gewesen war und auf der Straße gelebt hatte, rief allgemeine Bestürzung in der Nachbarschaft hervor. Die Räumung selbst wurde von Justizangestellten mit Hilfe der Mossos-Polizei vorgenommen. Der zwangsgeräumte Mann lief dann verwirrt und ohne Hemd auf der Straße herum und kündigte laut Aussagen von Nachbarn lautstark an, dass er die Wohnung erneut besetzen werde. Und wenn nicht, dann würde er vom Balkon springen. Das hat er später dann auch getan. Thema Handyverbot an Kataloniens Schulen. Ab dem kommenden Schuljahr wird das Verbot von Handys und Internetuhren an allen Schulen Kataloniens verschärft werden. Damit wird die sogenannte Digitalisierung in den Schulzimmern weitgehend eingeschränkt. Die Regulierung von Handys, Tablets und Computern für pädagogische Zwecke wird es nur noch in sehr stark eingeschränktem Rahmen für spezifisch definierte Lerninhalte geben. Die verantwortliche Consejera für Erziehung, Esther Niobo, erklärte, dass die Maßnahmen notwendig seien, um den sogenannten Digitalisierungsplan an die Erfordernisse im Unterricht, im praktischen Unterricht, anzupassen. Verantwortungsvolle Digitalisierung, so heißt der neue Plan. Nach der Pandemie 2023 hatte die Generalitat Kataloniens für 88 Millionen Euro 32.000 aktive Bildschirme aus Mitteln des Fonds Next Generation gekauft. Alles ging sehr schnell, so die Politikerin. Wir mussten dann stoppen und die Erfahrungen zuerst einmal bewerten. Die Erfahrungen, obwohl man das offiziell nicht gerne aussprechen möchte, sind verheerend gewesen. Der zügellose und unkontrollierte Gebrauch im Unterricht von Handys und Tablets behinderte mehr, als dass es den Lernprozess förderte. ChatGPT und andere Programme der künstlichen Intelligenz wurden exzessiv benutzt. Kein Lehrer kann 32 Schülerinnen und Schüler in der gleichen Klasse kontrollieren, die alle über ihren Handys hocken. Wie soll das funktionieren? Thema Protestkultur in Barcelona. Wie eingangs auch live berichtet, beziehungsweise zeitversetzt, eine Großdemo für den Frieden und gegen den Gazakrieg fand am vergangenen Samstag, dem 14. Juni, im Zentrum von Barcelona statt. Der Demozug mit weit über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern setzte sich am späten Nachmittag an der Plaza Universidad in Bewegung und marschierte dann über die Plaza Catalunya bis zur Plaza Urquinaona, wo es danach die Via Laietana runter in Richtung Kathedralenplatz ging, wo die Demo gegen 20 Uhr endete. Gefordert wurde unter anderem: stoppt den Genozid im Gazastreifen, Boykott gegen Israel und Frieden sofort. Aufgerufen hatten unter anderem Parteien wie Comuns, Gewerkschaften und Immigrantenverbände. Dutzende Palästina-Fahnen wurden geschwenkt, Free Palestine-Rufe wurden skandiert. Es ging absolut friedlich zu. Die Polizei war mit einem Dutzend Beamtinnen und Beamten eher symbolisch präsent. Spektakulär übrigens. Am Ende der Demo wurde ein gewaltiges, mehrere Meter hohes Transparent getragen, das Picassos Gemälde Guernica zeigte. Sehr eindrucksvoll. Und vor der Polizeiwache, Comisaría de la Policía Nacional, war eine Schrift angebracht. Hier wurde gefoltert. Eingerahmt von Estelada-Fahnen, dem Symbol der Independentistas, der katalanischen Separatisten. Die hatten die Demo für ihre Zwecke zum Teil umfunktioniert. Das machen sie gerne und oft und immer. Thema Flughafen Barcelona von El Prat de Llobregat. Der Flughafen von El Prat in Barcelona vereint in vielen Aspekten die Charakteristiken einer Kleinstadt von ca. 45.000 Einwohnern und Zehntausenden Besuchern täglich, die rein und rausgehen. Eine Art Nebenwelt, die alle modernen Plagen auf engstem Raum vereint. An erster Stelle die Kriminalität natürlich. Diebstahl, Raub und sexuelle Übergriffe. All das sei an der Tagesordnung, wie die Tageszeitung La Vanguardia, die hier in Barcelona erscheint, schreibt. Doch die gute Nachricht ist, damit ist jetzt Schluss, beziehungsweise es wird den Delinquenten jetzt schwerer gemacht, ihre Praktiken auszuüben. 75 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten sind seit kurzem im Einsatz, um den Flughafen besser zu überwachen. Nach Angaben des Verantwortlichen der Polizei für die Infrastruktur von El Prat, das ist der Subinspektor Juan Vivas, habe man die Kriminalitätsrate um ca. 20% verringert. Auch die Justiz mache mit. Es gibt bereits Platzverbote für 38 Intensivtäter bzw. professionelle Diebe. Nun beginnt die Hauptreisezeit und Millionen ausländischer Touristinnen und Touristen werden durch El Prat geschleust. Viele sind leichte Beute für Spezialisten im Bereich Diebstahl. Die Polizei erwähnt hier eine Bande von Kosovo-Albanern, die sich auf Parkplatzraub spezialisiert hat. Es geht um den Trick mit dem geplatzten Reifen. Sobald die Touristen ein Auto gemietet haben, tauchen diese Kriminellen auf und warnen, es sei ein Reifen beschädigt, er sei geplatzt. Das ist eine Ablenkungsstrategie, um an das Gepäck und die Wertsachen der Leute heranzukommen, beziehungsweise die völlig frech aus dem offenen Wagen dann zu klauen. Menschen arbeiten als Angestellte auf dem Flughafen El Prat. Auch die Autoverleiher haben inzwischen Wachschutzleute vor ihre Parkplätze gestellt, die aufpassen. Da der Flughafen über keine eigene Polizeiwache verfügt, wurden jetzt 3 neue Knastzellen auf dem Kommissariat von El Prat Stadt gebaut, wohin die Verhafteten überführt werden können. Niemandsland ist ein Programm in Alemann de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Wohnhölle Barcelona, zweiter Teil. Der Kampf um erschwinglichen Wohnraum für die Einwohner Barcelonas geht weiter. Bürgermeister Jaume Collboni plant, die 30%-Reserve bei Großbaustellen zu schwächen. Seit 2018 existiert für die gesamte Bauindustrie, für Neubauten im Stadtbereich Barcelonas, die Maßgabe, dass 30% der neu gebauten Wohnfläche oder umgebauter Wohnfläche von bestehenden Gebäuden, also wie gesagt, für sogenannte Viviendas Asequibles zur Verfügung gestellt werden muss. Das heißt, für eine Art Sozialmietpreismarkt. 30%, wie gesagt. Diese Regelung, die damals von der Regierung Ada Colau eingeführt wurde, hat in 6 Jahren ca. 150 neue Wohnungen zum Freundschaftspreis gebaut. Weniger als die Hälfte der Wohnungen, die angestrebt worden waren. Collboni hatte schon 2023 bei seinem Amtsantritt verkündigt, die 30%-Auflage für Investoren im Bausektor aufzuweichen. Denn durch diese Maßnahme würde der Bausektor nicht genug investieren und nicht genug bauen. Leerstehende Neubauten in den für die 30%-Regel vorgesehenen Wohngebieten sollen jetzt dem Mietmarkt zur Verfügung gestellt werden und mit neu zu bauenden Wohnungen sozusagen verrechnet werden. Auch die Berechnung aufgrund der Dachfläche, wie das so schön heißt, soll von minimal 600 Quadratmetern auf 1500 Quadratmetern hochgerechnet werden. Barcelona en Comú, die Linkspartei, kritisiert, dass aufgrund dieser neuen Normen ca. 4000 Gebäude aus der 30% Sozialwohnungsquote rausfallen werden. Zum Schaden der Mieter und Mieterinnen. Thema Diversitätsstadt Barcelona. Dem berühmten Gaudi-Gebäude Casa Batlló auf dem Paseo de Gracia oben wurde der prestigeträchtige Preis Unser Europa, Europa Nuestra, in der Kategorie Inklusivität, Inklusion, von sogenannten neurodivergenten Personen verliehen. Das sind geistig behinderte Personen, heute neurodivergent genannt. Man muss das sagen, sonst verstehen die Hörerinnen und Hörer das nicht, die in Projekten als Arbeitskräfte beschäftigt werden. Seit 2021 beschäftigt das Casa Batlló verschiedene Neurodivergenten neben sogenannten neurotypischen Personen, die als Museumspersonal arbeiten. In 3-4 Jahren heißt das wieder ganz anders. Aber gut, man soll das besser sagen, sonst könnte das eine Diskriminierung darstellen. Thema Musikfestival Frühling in Barcelona. Nachdem man erfahren hatte, dass der israelische Investmentfonds KKR, Eigentümer des Festivals, sich an der Tragödie Palästinas durch Investitionen in den besetzten Gebieten bereichert hat, lief eine Polemik rund um das Festival und das Thema Israel-Boykott. Zur Einweihung des Festivals am vergangenen Donnerstag, des Sonar-Festivals, dem 12. Juni, war auf der gigantischen Leinwand, wie gesagt, des Sonar-Parks, während des Auftritts von Alitz, einem DJ, zu lesen, Delayed KKR, zerstört KKR. Das dreitägige Festival wurde von zigtausenden Musikfans aus aller Welt besucht. Die Musik-Acts waren unter anderem von über 100 Künstlern und Gruppen wie Nati Peluso, Max Cooper, Overmono, Raul Refri und mit dem Nino de Elche und andere mehr. Überhaupt steht im Festivalsommer bzw. im Konzertsommer hier in Barcelona einiges bevor. Lucinda Williams wird kommen, die Rock- und Indie-Sängerin, dann Rigoberta Bandini, dann Robbie Williams, bekannt, und Alanis Morissette und nicht zu vergessen Jennifer Lopez. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Una ràdio lliure en un món poc lliure. Umweltkriminalität in Barcelona. Hunderte Autoreifen sind in diesen Tagen in einem schwer zugänglichen Waldgebiet im Collserola Park oben neben der Landstraße de las Aiguas entdeckt worden. Die Reifen wurden heimlich des Nachts aus einem Lieferwagen heraus von einem kleinen Parkplatz den Hang in den Wald hinuntergeworfen. Es sind ungefähr 1000. Es ist eine ziemlich abgelegene Stelle, wo nur die Kunden eines kleinen Restaurants parken und Sportler oder Radfahrer vorbeikommen. Die Autoreifen wurden entdeckt, nachdem ein offenbar geistig gestörter Mensch in den Büschen neben dem Wald Feuer gelegt hatte, doch konnte der Pyromane entdeckt und von einer Gruppe Sportler festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Das Feuer konnte zum Glück rechtzeitig gelöscht werden. Der Brandstifter wurde verhaftet. Barcelonas grüne Lunge, Collserola Park, schlitterte haarscharf an einem verheerenden Großbrand vorbei. Die Polizei fahndet jetzt nach den Umweltkriminellen, die aus einem weißen Lieferwagen heraus die Reifen abgeworfen haben. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Thema Liceo de Barcelona. Ein MeToo-Skandal ist aufgedeckt. Leider hat auch das renommierte Liceo von Barcelona, also der Musenpalast, das Opernhaus, jetzt seinen sexuellen Aggressionsskandal. Mehrere Schülerinnen bzw. Musikerinnen des Liceo haben einen Gitarrenlehrer angezeigt, den sie der sexuellen Übergriffe beschuldigen. Einige dieser sexuellen Übergriffe liegen zum Teil bereits 12 Jahre zurück, andere noch nicht einmal ein Jahr. Die Übergriffe des Lehrers der klassischen Gitarre, des Orchesters des Liceo, fanden bei Privatunterrichten statt. Der mit den Initialen SV bezeichnete Triebtäter war offenbar unter der Schülerschaft schon als Grabscher bekannt. Viele der jungen Frauen wurden davor gewarnt. Sie warnten sich gegenseitig, dass die Privatstunden mit dem Kerl ein gewisses Risiko bedeuteten. Doch niemand traute sich bisher, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Zu stark war die Machtposition des sauberen Herrn SV. Die ehemaligen und jetzigen Schülerinnen des Lyceus haben soeben eine Webseite gegründet, auf der sie weitere Zeuginnen auffordern, ihre unangenehmen und in der Regel traumatischen Erlebnisse mit dem Grabscher zu bezeugen. Die Webseite heißt testimonisliceo@gmail.com. Am 17. Juni fand zudem eine Protestkundgebung vor den Toren des Liceo statt unter dem Motto »Schluss jetzt, basta ja« für das Recht auf eine musikalische Ausbildung in einem sicheren, freien und anständigen Umfeld. Barcelona Fun City Flughafen El Prat. Zweiter Teil. Die Investoren lassen nicht locker. Ihre Lobbyisten in der Landesregierung und im Rathaus geben sich alle erdenkliche Mühe, den alten Plan zu Flughafenerweiterungen auf die eine oder andere Weise gegen den erklärten Willen der Mehrheit der Bevölkerung und natürlich auch gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung durchzusetzen. 3,2 Milliarden wolle man investieren. Flughafenhotels mit 4 bis 5 Sternen sollen gebaut werden. Eine neue Start- und Landebahn soll ins Naturschutzgebiet der Lagune von La Ricarda hineingebaut werden. Die Erweiterung soll an 2 Enden des Flughafengeländes stattfinden, nämlich im Westen bei El Remolar, das ist ein Feucht-Naturschutzgebiet mit vielen seltenen Vogelarten, und im Osten die Lagune La Ricarda. Das Ganze wird jetzt als Modifizierungsprojekt verkauft. Die Regierung Francesc Illa behauptet, das alles sei jetzt viel umweltschonender und von kompetenten Urbanistik-Ingenieurinnen ausgetüftelt worden. Der Umbauplan, El Plan de Remodelación, sieht eine private und öffentliche Mischinvestition vor und soll vom katalanischen Parlament abgesegnet werden. Unter anderem, das klingt sehr komisch, aber ist so, bieten die Politiker von der PSSC den Gegnern der Flughafenerweiterung nun eine Umweltschutzmaßnahmenvereinbarung an, die bereits 1999 beschlossen und seit 26 Jahren nicht eingehalten wurde. Reminiszenzen des Prozesses der Abspaltung Kataloniens von Spanien. Das Amtsgericht von Barcelona, die Audiencia de Barcelona, hat eine Amnestie für 35 Angeklagte ausgesprochen, die am 1. Oktober 2017 ein illegales Referendum zur Abspaltung Kataloniens von Spanien abgehalten hatten und dabei öffentliche Steuergelder veruntreut hatten. Das Gericht begründete das Urteil damit, dass der Tatbestand der persönlichen Bereicherung fehle, um die Urteile weiter aufrechtzuerhalten, das heißt die Urteile der Veruntreuung. Das Urteil steht dem des obersten Gerichtshofs, Tribunal Supremo, konträr entgegen, nachdem die Urteile gegen die 35 Separatistenpolitikerinnen und Politiker weiter Bestand haben. Veruntreuung ist auch der Straftatbestand, nachdem der Haftbefehl gegen Carles Puigdemont, der als Justizflüchtling in Brüssel lebt, weiterhin gültig ist. Die Urteile wegen Landfriedensbruch und Umsturzversuchs waren bereits vom Europäischen Gerichtshof kassiert worden. Hitzewelle in Spanien. Die Gemeinde Artesa de Segre, im katalanischen Lérida gelegen, registrierte am vergangenen 11. Juni den absoluten Hitzerekord in Gesamtspanien, 38,4 Grad Celsius. Um 4 Uhr am Nachmittag wurde diese Temperatur gemessen. Die stellt sowohl für das Datum bzw. die Jahreszeit Frühling als auch für die geografische Lage in Nordkatalonien, Grenze zu Aragonien, einen neuen Höhepunkt dar. Die Temperaturdaten wurden vom staatlichen Meteorologischen Institut gemessen. Es wurde betont, dass diese Werte eigentlich eher für Juli typisch sind. Auch hier in Barcelona herrschen seit vielen Tagen Temperaturen weit über 30 Grad. Gestern zum Beispiel, dem 20. Juli, waren es 33,9 Grad Celsius. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit ist das Hitzegefühl immer mit dem Gefühl von klebriger Schwüle verbunden. Auch des Nachts kühlt es nicht mehr richtig ab. Es herrschen 23 Grad noch in den frühen Morgenstunden. Niemands Land. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Laut Behörden und Polizei ist die Zahl der im Zentrum von Barcelona verübten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Im Viertel Ciudad Vella sollen es 15% weniger Straftaten sein. Das seien insgesamt 13,8% weniger Diebstähle, 17,7% weniger Raubüberfälle. Überfälle auf Geschäfte und Läden hätten sogar um 67% abgenommen. Der Chefkommissar der Mossos d'Esquadra, die Polizei, in der Ciudad Vella, Herr Victor Martin, spricht von einem bedeutenden Rückgang der sogenannten schlagenden Kriminalität. Das heißt, das ist die Kriminalität, die großes Aufsehen und großen sozialen Alarm verursacht. Als Ursache wurde genannt, dass sowohl die verstärkte Polizeipräsenz, das Handeln neuer Staatsanwälte und vor allem das konsequente Vorgehen gegen Intensivtäter sowie die Räumung einer bedeutenden Anzahl von sogenannten Narcopisos hier verantwortlich für eine spürbare Verminderung der Kriminalität seien. Und die letzte Meldung betrifft ebenfalls die Polizei. Es geht um die Bewaffnung der Polizei. Die städtische Guardia Urbana Polizei von Barcelona soll ab dem Sommer nächsten Jahres, nicht diesen Sommer, mit sogenannten Taser-Pistolen ausgestattet werden. Das ist eine Waffe, die starke Stromschläge verursacht und einen Angreifer stoppen kann, ihn bewegungslos machen kann, ohne die bösen Folgen, zum Beispiel von Pistolenschüssen, zu verursachen. Also relativ schonend, nach Angaben der Befürworter dieser Waffe. Die Regierungskommission, die darüber entscheidet, wird am kommenden 27. Juni zusammentreten. Der für Sicherheit verantwortliche Teniente der Alcalde des Rathauses, Herr Albert Batier, erklärte gegenüber der Presse, dass die Regelung, die verabschiedet wird, eine strenge Norm für die Einhaltung der Garantien des Respekts für Personen sowie die Menschenrechte beinhalten werde. Wir werden sehen. Die Waffe ist sehr umstritten. Die Erfahrungen, die andere Länder damit gemacht haben, zum Beispiel in den USA, schließt bestimmte Todesfälle leider nicht aus. Und wir sind auch schon wieder in unserer Kinoabteilung angelangt. Der Film, den ich heute allen Hörerinnen und Hörern vorstellen möchte, heißt Sirat. Sirat ist ein arabisches Wort und heißt so viel wie Weg oder Pfad. As-Sirat ist nach dem Islam die Brücke, die jeder Mensch überquert am Tag der Auferstehung. Zum Paradies hin, in den Janna. Was soll das alles bedeuten? Sirat ist ein schwer zu klassifizierender Film. Eine Mischung aus Drama, Thriller und vielleicht sogar ein Touch Dystopie. Ich habe den Film im Florida Blanca Kino gesehen und war beeindruckt. Die 115 Minuten, die der Film dauert, ist man gefangen. Mittendrin in diesem Film, involviert durch die Musik, durch die staubige Atmosphäre, durch die Nacht, durch die Gefahr, durch die Kraft der Bilder und die Ausdrucksstärke der im Film handelnden Personen, durch das, was der Film einem an Rhythmus und an Gefahren um die Ohren haut. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Worum geht's? Ein Mann um die 60, gespielt von Sergi Lopez, fährt zusammen mit seinem Sohn Esteban, der ist ungefähr 10 Jahre alt, gespielt von Bruno Núñez, zu einem Rave in der Wüste, am Arsch der Welt, könnte man sagen, mitten in den staubigen, gottverlassenen Bergen im Süden von Marokko. Sie fahren in einem bequemen Auto und suchen die Tochter und Schwester Mar, die vor Monaten bei einer ähnlichen Fete, bei einem dieser Raves in der Wüste verschwunden ist. Vamos detrás de ellos, venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Nos vamos a seguir igual. Sie gelangen also zu einem dieser irren Tanzfeste, wo eine Riesengruppe junger Leute, wie besessen, Stunden, manchmal auch tagelang, tanzt, ohne überhaupt zu schlafen oder zu essen oder irgendetwas zu machen. Sie zeigen den Leuten die Fotos oder verteilen sogar Fotokopien mit dem Gesicht der jungen Frau unter den Ravern, den Tanzwütigen, wie gesagt, die zu Hunderten vor Riesenboxen im Rhythmus von wirklich Tausenden von Watt bis zur Erschöpfung zucken und tanzen. Die Leinwand, das Kino dröhnt die erste Viertelstunde durch das Bum-Bum und Wummern der Megabässe aus den gigantischen Beschallungsanlagen. Vater und Sohn schließen sich einer Gruppe von Ravern an, die vor einem Militärkommando flieht, das die Wüstenparty aus Sicherheitsgründen für beendet erklärt. Irgendwie erfährt man, dass ein Krieg ausgebrochen ist. Viele Menschen befinden sich auf der Flucht. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, la épaisse colonne de fumée s'en échappe. Afak, a una. Es geht dann auf der Flucht hin zu einer anderen Rave-Party, von der man gehört hat, und die Leute lernen sich kennen. Es sind zwei Besatzungen von großen LKWs, die durch die Wüste fahren. Und der Vater hofft, die Tochter bei dem Rave zu finden. Doch alles kommt ganz anders. Und mehr will ich nicht verraten von der Handlung, denn man muss den Film sehen. Ich empfehle ihn sehr. Ein paar Worte zum Regisseur, der 1982 in Paris geborene Oliver Laxe, hatte in Barcelona Filmkunst studiert und sich bereits als Regisseur mit dem Film O que arde, alles was brennt, 2019 einen Namen gemacht. Es geht da um Waldbrände in Galizien. Der Film war auch sehr bewegend, sehr aufwühlend und auch sehr originell. Aquí solo hay polvo. Etwas zur Kritik. Durchgehend positive Kritiken erntet dieser Film. Besonders die Kritik des renommierten Filmkritikers Carlos Boyero, der in der Tageszeitung El País Folgendes über Sirat äußert. Während der gesamten Länge bin ich im Inneren dieses Films gewesen. Die Faszination angesichts der visuellen Macht, die einem die Bilder vermitteln, lässt einen nicht einen Moment ausweichen oder sich ablenken. Die Atmosphäre, die der Film ausstrahlt, schlägt einen in den Bann. Auch alle anderen Zeitungen und Tageszeitungen und Magazine äußern sich ähnlich positiv, etwa El Periódico. Brillante Vorführung von Hypnosekraft. Der Zuschauer wird in Trance versetzt. Extreme Mischung aus Western, Roadmovie und metaphysischer Abhandlung. Ja, das sagen die wirklich. Disquisición metafísica heißt es da in der Kritik. Die Schauspieler in dem Film sind zum größten Teil Laiendarsteller, die sich selbst spielen. Und das kommt sehr gut rüber. Beunruhigende Dinge erfährt man auf der Fahrt während des Roadmovies. Man sieht, wie gesagt, Militärkonvois, die irgendwo hinfahren, Leute evakuieren, man weiß nicht wo und was. Ein Radiosender berichtet über den Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Der Film hat am 15. Mai während des Filmfestivals in Cannes Uraufführung und hat auch den großen Preis der Jury in Cannes bekommen beim Filmfestival. Und das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen Hörerinnen und Hörern von Niemandsland und von Kontrabanda FM. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, engagieren Sie sich für den Frieden und protestieren Sie gegen die Bombardierungen, gleich von welcher Seite. Stopp, Frieden muss hergestellt werden. Adeo, adios, au revoir. Tschüss. Nicht vergessen, was Sie uns auch erzählen mögen. Sozialismus heißt teilen. Die Reichtümer dieser Welt und die Reichtümer der Reichen. In diesem Sinne, der große Chor der Staatsoper Peking. Ihnen sagen, Frieden mit Russland, das geht gar nicht. Gar nicht. Das sind doch keine Menschen. Dieser Putin ist doch kein Mensch. Ach, auch noch einen Schnaps? Ja, für mich noch einen Schnaps.